Aber du musst üben. Üben. Immer üben. Wie lange muss ich noch üben? Sniper! Sniper! Feindkontakt! Parallel Balcony! Grüße aus dem Belohnungszentrum. Die Kultur und Soziologie moderner Computerspiele. Von Maximilian Schönherr. Und die Bewohner des Feuers werden den Bewohnern des Himmels zurufen, schüttet etwas Wasser auf uns aus oder etwas von dem, was Allah euch gegeben hat. Sie werden sprechen, fürwahr, Allah hat beides verwehrt für die Ungläubigen, die ihren Glauben als einen Zeitvertreib und ein Spiel nahmen. Siebte Sure, Koran. Als nun die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michael die Tochter Sauls zum Fenster hinaus. Und als sie den König David tanzen und spielen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Erstes Buch der Chronik, Altes Testament. Die meisten Menschen, die heute Computerspiele spielen wollen, sind bereits Computerspieler. Die erfolgreichsten Titel werden immerhin an 20 bis 30 Millionen Spieler verkauft. That means that hardcore, what you call the hardcore audience, or the sort of hardcore to casual audience, we've probably got all those people. Of course, there's die Hardcore- und Gelegenheitsspiele haben wir also alle schon erreicht. So how do you appeal to a broad audience? How do you appeal? Als Hersteller frage ich mich, wie ich zukünftig die breite Masse erreiche. Rund eine halbe Milliarde Menschen, die die Möglichkeit hätten, Computerspiele zu spielen. Bei diesen Menschen ist vielleicht schon eine Videospielekonsole im Haus, weil die Kinder darauf spielen. Aber an ein eigenes Spiel auf ihrem PC haben sie nicht gedacht. Peter Molyneux, Guildford, England. Er ist der berühmteste Entwickler von Computerspielen unserer Zeit, einer der hellsten Köpfe auf diesem Gebiet, ein Visionär. Von ihm stammt das erste Gottspiel, Populus, 1989. Mit dem Spiel Dungeon Keeper, 1997, hat er den Realismus von Computerspielen drastisch nach vorn gebracht. Der Kerker, in dem die Unwesen gehalten werden, war räumlich begreifbar. Man konnte durch ihn hindurch wandern. 2001 erschien Black and White. Es beginnt so. Dies ist der Anfang. Die Geburt eines Gottes. Herbeigerufen von einem einzelnen Gebet. Geboren aus der Verzweiflung. Ein Gott zu sein. Die Mächte des Guten und des Bösen zu kontrollieren. Das ist dein Schicksal. Wir brauchen einen Gott. Bitte erhöre uns. Hilfe! Hilf uns, bitte! The word interactive is being kind of invented by computing. Das Wort interaktiv wurde für Computer entwickelt. Aber natürlich ist auch Schach, wenn man es am Tisch gegen jemanden anderen spielt, interaktiv. So what's the new quality of computer games? Was ist denn dann die Qualität von Computerspielen? To start off with, I think computer games are going through zunächst einmal durchlaufen Computerspiele stille Revolutionen. Es finden heute nicht die großen Revolutionen statt wie vor 10 Jahren, als die 3D-Grafik in die Spiele einzog und wir neue Controller bekamen. Unter den stillen Revolutionen, die jetzt stattfinden, wird eine das Spielen völlig verändern. Hinter dieser Revolution steckt eine sehr einfache Idee. Das Leben, die Verbindung mit anderen, mit Freunden, zu jeder Zeit. Man spielt ein Spiel mit jemandem zusammen. Der andere kann dabei ein Gegner oder ein Verbündeter sein. Say, why don't you come over to my house and we'll have a computer game. Now what's happening Aber während ich früher zu einem Freund sagte, komm doch rüber in mein Haus, wir spielen ein Computerspiel zusammen, läuft es heute so. Ich spiele ein Spiel und merke, du bist ja auch im Netz. Also frage ich dich, ob wir nicht eine Runde zusammen spielen wollen. Es hat etwas viel Normaleres, weil man sich nicht groß verabreden muss. Diese Entwicklung hat entscheidende Auswirkungen auf die Zukunft von Computerspielen. Darauf, wie und mit wem wir Computerspiele spielen. Es kann dabei so sein, dass einer sagt, ich mache mir aus Computerspielen nichts, wo man Leute abschießt. Da meldet sich ein guter Freund, der auch gerade online ist, und sagt, ach komm, spiel mit mir eine Runde, nur 10 Minuten. Dass das möglich geworden ist, zieht immer mehr Leute in Computerspiele hinein. Für uns als Entwickler von Computerspielen heißt das, dass wir breiter denken müssen als bisher. Wir denken nicht mehr an unser Hardcore-Publikum, was auf unsere Spiele schon immer abgefahren ist, sondern wir denken an ein viel breiteres Publikum. Im Moment arbeite ich an einem Spiel namens Fable 2. Der Gedanke der Vernetzung hat bei der Planung die Hälfte der Zeit verschlungen. Wir hatten viel weniger Zeit als früher, um uns um die Ausgestaltung des einen großen Helden zu kümmern. Diskussionsgruppe.de REC Spiele Computer RPG. Nachricht von Christian Staufer, 22.59 Uhr. Ich hatte ehrlich gesagt anfangs Schiss, dass ich mich in World of Warcraft zum Brot mache. Jetzt sitze ich auf Proudmoore und stelle fest, dass 90% der Spieler noch weniger Plan davon haben als ich. Außerdem ist der erste Channel voll mit Gesülz und Flames. Ist das auf den Realms, auf denen ihr euch befindet, auch so? Oder gibt's da auch mal taktische Kämpfe innerhalb der Party, wenn ihr mit Fremden gruppiert? Die einzige Taktik, die ich bisher zu Gesicht bekommen habe, ist draufhauen bis tot. Sowas wie Agro-Management ist ein Fremdwort. Ich überlege mir ernsthaft, einen All zuzulegen. Leider, der Droide macht mir sehr viel Spaß. Gruß, Christian. Nachricht von Daniel Rupprecht, 23.29 Uhr. Wenn du davor deine Ruhe haben willst, oder zumindest zum größten Teil davor deine Ruhe haben willst, nimm einen RP-Realm. Da sind Leute, die das Spiel ernst nehmen. Für mich war von Anfang an klar, dass ich in einen solchen Realm gehen werde. Dort werden auch nervige Leute einfach so lange zur Sau gemacht, dass sie gar nicht mehr kommen. Somit kommen gar keine kleinen Kiddies. Ich selbst bin auf der silbernen Hand, als der Gnome Feral zu finden. Bei Fragen kannst du dich also einfach melden. Daniel. Online-Spiele. Spiele mit anderen, die gerade auch im Netz sind. Die neuen Spielekonsolen, das sind Computer, die nur zum Spielen gemacht sind, krallen sich regelrecht ans Internet. Sie suchen über Kabel oder drahtlos den Zugang zum Netz und dort andere Spieler. Es geht dabei meist um ein kurzes Spieleerlebnis, etwas für zwischendurch. Mal schauen, wer gerade online ist und wie ich Lust auf ein Autorennen hat. Wenn es mehr als zwei sind, umso besser. Nur den doofen Jan Punk wollen wir nicht mitfahren lassen, weil der unsere Kisten immer schrottet. So treffen sich Manager und Sekretärinnen, arbeitslose Tiefbauingenieure und schuleschwänzende Kids um 22:30 auf eine Runde Online-Formel 1 oder Fußball oder Poker oder Eishockey. Für die Sieger gibt es Prämienpunkte, Highscores. Ralf Hebrich, Programmierer bei Microsoft England. Spieler, die nicht jeden Tag mehrere Stunden investieren, Spieler, die nur ab und zu mal ein Spiel spielen, sollen relativ schnell in die Lage versetzt werden, faire Matches zu bekommen. Genau darum war es für uns wichtig, dass das System so effizient wie möglich die Daten nutzt und so schnell wie möglich über die Spielstärke herausfindet. Ich selber zum Beispiel bin in vielen Spielen eher in den Top 10.000 bis 100.000. Das stört mich nicht, denn mir geht es darum, dass wenn ich mal 10 Minuten ein Rennen fahre, dann soll es ein Rennen Stoßstange an Stoßstange sein und nicht ein Rennen, wo mir der Gegner sofort wegfährt. Die großen Online-Spiele setzen einen leistungsfähigen PC und eine schnelle Internetverbindung voraus. Sie sind keine Sache von eben mal 10 Minuten zocken, sondern führen in komplexe Welten ein, wo man eine Rolle annimmt, einen Decknamen und seinen virtuellen Charakter entwickelt. Man durchwandert Graslandschaften, wo sich die Blätter der Bäume im Wind wiegen, aber in dieser Idylle lauert Gefahr. Ein böses Rieseninsekt, ein feindlicher Krieger hinter der dicken Eiche. Der feindliche Krieger ist ein anderer Spieler, vermutlich in einem anderen Teil der Welt, an einem anderen PC. Vielleicht ist es bei ihm früher Morgen, er hat die ganze Nacht hindurch gespielt und im Auftrag seiner Gilde schon 43 Feinde getötet. Nicht schlecht, jetzt erstmal schlafen gehen. I like sometimes being alone in the world. I actually quite enjoy it. Ich bin gern allein. Ich fühle mich in einer großen Gruppe unter Druck. Bei den großen Online-Spielen World of Warcraft, Doom, Quake, Half-Life fühle ich mich chronisch unwohl. Peter Molyneux versteckt sich also gern in einer Höhle. Die Höhle ist eine dunkle Stelle, ein Loch auf dem Bildschirm, in das man seine Figur hineinsteuert und müde das Schwert oder die Keule neben sich hinlegen lässt. Wem gehört eigentlich die Keule? Wem gehört diese Höhle? Fragen wir einen Rechtsanwalt, einen Spezialisten für Recht und Gesetz in Online-Welten, Andreas Lober, Frankfurt. Die Höhle wird wohl einfach schlicht Teil des Spieles sein. Das heißt, die Spielewelt, die gehört, wenn sie überhaupt irgendjemandem gehört, wohl dem Spieleherstellern. Die Keule selber, das geistige Eigentum hieran wird zweifellos bei dem Entwickler oder Hersteller des Spiels liegen. Allerdings hat er mir als Spieler diese Keule anvertraut im Spiel. Das heißt, ich kann die Keule nutzen. Damit ist es sicher nicht mein Eigentum, aber ich habe ein spezielles Nutzungsrecht an diesem Gegenstand. Diskussionsgruppe.de REC Spiele Computer RPG Nachricht von Christian Staufer, 8.35 Uhr. Letztens gab es auf Proudmoor einen organisierten Raid. Also in Crossroad sammeln und dann um 22.00 gen Norden ziehen. Um 21.50, als die Hälfte derer, die pünktlich sein wollten, auf dem Weg waren, wurde dann aufgebrochen. Es kamen so circa 40 Leute zusammen. Wir sind dann gen Norden gerannt, quer durchs Elfengebiet. Und gerannt. Dass die Elfen sich recht schnell organisierten und die hintere Hälfte unserer Truppe nach wenigen Minuten tot am Boden lag, hat den Organisator der Geschichte nicht wirklich interessiert. Der ist einfach weitergerannt. Und alle natürlich munter hintendrein. Nach einer halben Stunde waren wir noch ca. 15 Nasen, die mitten im Elfengebiet mit aktiviertem PvP-Flag Mobs geschnetzelt haben. Und damit meine ich nicht mal Elfen-NPCs, sondern einfach Viecher. Da habe ich mich dann auch angefangen zu fragen, was das soll. Die andere Möglichkeit wäre halt, in Proudmoor ein autonomes Subsystem, eine Gilde, auf die Beine zu stellen und zu versuchen, die Leute, die einigermaßen wissen, was sie machen, dort zusammenzukriegen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach möglich ist. Christian. One of the big things that happened, which is incredibly sad, is my parents just didn't want me in the house. Einige parallele Entwicklungen halfen den Online-Spielen, jetzt so populär zu werden. Eine Sache dabei ist unglaublich traurig. Als ich klein war, wollten meine Eltern mich nicht im Haus haben. Sie haben mir als 6-, 7-, 8-Jährigem dauernd gesagt, jetzt geh raus, spiel mit deinen Freunden draußen, wir können dich hier nicht brauchen. Sie wollten einfach nicht, dass ich im Haus herumhänge. Ihre Sorge war damals überhaupt nicht, wie sie viele Eltern heute, vielleicht auch in Deutschland, sicherlich in den USA haben, dass ich, sobald ich das Haus verließ, schreckliche, dramatische Erfahrungen machen würde. Heute leben Eltern ja in einem Dauerzustand von Angst in Bezug auf ihre Kinder. Kinder müssen permanent unterhalten werden, man muss sie laufend durch die Gegend chauffieren. Meine Eltern sagten, wie, du willst schwimmen gehen? Hier ist das Geld. Du willst ins Kino gehen? Hier ist das Geld. Man käme heute gar nicht mehr auf die Idee, so zu denken. Unter dem sozialen Aspekt betrachtet wollen Kinder mit anderen Kindern ihres Alters zusammen sein. Wie soll sich so etwas natürlich entwickeln, wenn man sie dauernd von Ort zu Ort quer durch die Stadt fährt? Genau hier setzen die Online-Spiele mit ihren Chaträumen an. Da kann man sich durch Tippen unterhalten. Das ist eine Methode der Kommunikation, die Kindern bisher nicht zur Verfügung stand und die sie auch nicht brauchten. Das Telefon ist eine Sache, aber die Chaträume haben eine andere Qualität. Und diese fantastische Online-Kommunikation hat einen weiteren tollen Aspekt. Der Freundeskreis erweitert sich, und zwar erheblich. Ich hatte als Kind meine Clique von Freunden und das war's schon. In der Welt der Online-Spiele kann man, und ich habe das selbst erlebt, Freunde aus ganz anderen Kulturkreisen gewinnen. Ja, ich würde sie meine Freunde nennen, auch wenn es keinen direkten menschlichen Kontakt gibt. Solche Freundschaften kann man heute übers Spielen aufbauen. Ein feines Beispiel dazu. Ich war auf einer Computerspielemesse, unterhielt mich gerade mit einem Bekannten, als dieser sagte, tut mir leid, ich muss jetzt gehen, eine Verabredung mit meinen Freunden. He said, I've got to go now, I'm going to meet my friends. And I said, oh, who are they? And he said, well, I have never met deine Freunde hier auf der Messe? Ja, meinte der Bekannte. Ich habe sie nie persönlich kennengelernt, aber sie gehören zu meinem Clan. Wir spielen World of Warcraft und haben uns über das Spiel verabredet, uns erstmals persönlich kennenzulernen. Er war darüber echt aufgeregt. Und siehe da, sie trafen sich und es wirkte, als wären sie alte Schulfreunde, die sich wieder treffen. Wo aber der eine sagt, ach, du bist der, der uns immer in Schwierigkeiten bringt und auf den wir ein bisschen aufpassen müssen. About meeting physically for the first time. What was obvious to me, firstly, they were genuinely were friends. They weren't strangers when they first met. Mir war bis dahin nicht klar gewesen, dass man das Freunde nennen kann. Aber man sah sofort, das waren seine echten Freunde. Obwohl sie sich niemals getroffen hatten, gab es nicht dieses verklemmte Herumdrucksen, wenn sich zwei völlig Fremde zu einem Blind Date verabreden. Was Freundschaften auszeichnet, ist der Kontext, das gemeinsame Interesse. Diskussionsgruppe.de REC Spiele Computer RPG Nachricht von Christian Staufer, 13.03 Uhr. Gestern war ich mit vier anderen Jungs, zwei Level 18 Krieger, ein Level 18 Mage, ein Level 14 Schamane, in Ragefire. Erst wollte ich healen, keine Chance. Die beiden Warrior hatten keinen Plan von Agro-Management, weshalb die Mobs dauernd auf mir und dem Mage rumgehackt haben. Ich habe dann die meiste Zeit in Bärenform verbracht und versucht, die Mobs vom Mage und dem Schamanen wegzuhalten. Zwischendurch bin ich zurückgeschiftet, um zu heilen, was im Kampf relativ heavy ist, weil dann zwei, drei Mobs auf mich eintreten, während ich in der ungeschützten Druidenform bin und der Wechsel zurück in die Bärenform sehr viel Mana braucht. Nachricht von René Seils, 17.15 Uhr. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, mit den richtigen Leuten zusammen in einer Gruppe eine Quest zu lösen. Nebeneinander ein paar Mobs zu plätten funktioniert durchaus, wenn zufällig die richtigen Leute in der Nähe stehen. Die allgemeine Hilfsbereitschaft ist groß. Da prügeln teilweise Druiden mit einem Stab auf eine Elite-Eini ein. Manchmal kommt es mir so vor, dass jeder mit genügend Gold erstmal eine Gilde gründet, um einen coolen Zusatz für seinen Namen zu haben. Ich habe bisher nur selten mehr als zwei, drei Leute einer Gilde zusammen durch die Gegend streifen sehen. René. Die Welt der Online-Spiele sieht zwar anders aus als die Häuser draußen oder die echten Blätter, die sich im Wind wiegen, und Elfen steigen im realen Leben auch nicht mit mir in den Bus ein. Aber die Spiele spiegeln soziale Strukturen. Das geht weit über das Sich-Verabreden mit Gleichgesinnten hinaus. In World of Warcraft, dem meistgespielten Online-Spiel aller Zeiten, es kostet über 10 Euro monatliche Abo-Gebühr, muss man seine Figur hegen und pflegen, man muss trainieren und stundenlang das Schwert schleifen. Die Aufbauarbeit, bis die Figur überhaupt vor anderen bestehen kann, noch lange bevor sie für andere eine Autorität darstellt, ist elend. Andreas Lober, der Rechtsanwalt und selbst begeisterter Computerspieler. Tatsächlich gibt es eine Gruppe von Leuten, die offensichtlich sehr viel Zeit hat, und eine andere Gruppe von Leuten, die deutlich mehr Geld als Zeit hat. Und von daher ist die zweite Gruppe von Menschen bereit, zum Teil erhebliche Summen dafür zu zahlen, um einen gut ausgerüsteten, hochgespielten Charakter zu erwerben. Ein paar hundert Euro sind da nichts Außergewöhnliches. In manchen Spielen, vor allem in Korea, kannst du auch schon mal ins deutlich vier- oder fünfstellige gehen. Korea ist die Wiege der Online-Spiele mit PCs, während die Japaner eher die kleinen, handlichen Spielekonsolen lieben. Japan hat im Bereich Online-Spiele gegenüber Korea einen deutlichen Rückstand. Das hängt mit der etwas anderen Spieletradition zusammen, dass Japan traditionell sehr stark auf Videospielkonsolen ausgerichtet ist. China ist tatsächlich ein wachsender Markt. Ein Aspekt ist, dass sehr viele von diesen Leuten, die Charaktere hochspielen, in China sitzen. Das heißt, dass ich kann mir hier in Deutschland beispielsweise bestellen, ich hätte gern meine Spielfigur von Level 10 auf Level 30 gespielt. Und verschiedene Agenturen in Deutschland arbeiten dann mit chinesischen Partnern zusammen, weil in China die Löhne entsprechend deutlich niedriger sind. Entsprechend wird auch ein Teil des Golds, das bei uns beispielsweise auf eBay gegen echtes Geld verkauft wird, tatsächlich von chinesischen Spielern erspielt. Neben diesen sogenannten chinesischen Goldfarmen gibt es aber tatsächlich natürlich auch eine große Anzahl von Chinesen, die einfach das Spiel um des Spiels willen spielen. Die Goldfarmer sind die Sklaven in Online-Spielen, weil sie gegen Geld und nicht um des Spielevergnügens willen dabei sind. Für Chinesen typische Schreibfehler, wenn sie sich mit ihren Spielepartnern auf Englisch unterhalten, enttarnen sie rasch als Arbeitssklaven. Sie werden gemieden, gemobbt, aus der Gilde ausgeschlossen. Mexikanern geht es nicht anders, auch ein Billiglohnland. Am besten hält man als Goldfarmer die Klappe und schmiedet still sein Schwert, ganz wie im wahren Leben. Mit einem starken Charakter erntet man nicht nur Anerkennung, sondern man kann Schlachten anführen. In den meisten Spielen erinnern diese ans Mittelalter oder früher. Wenn man siegt, fallen der eigenen Truppe die Bodenschätze zu, Gold und Nuggets, die In-Game-Währung. Computerspiele haben schon immer versucht, der Wirklichkeit, die uns umgibt, nahe zu kommen und sie mit ihren Elementen der Fantasie und der Fiktion anzureichern. Das ist nicht typisch für Computer, sondern war schon bei Brettspielen wie Monopoly der Fall. Kapitalismus mit Spielgeld, Bankirrtum zu deinen Gunsten oder geh direkt ins Gefängnis und nicht über los. Die chinesischen Goldfarmer und die Versteigerungen von hochgezüchteten Spielfiguren bei eBay sind nur Randaspekte. Entropia Universe, ein amerikanisches Online-Spiel, löst die Grenze zwischen Geld im Spiel und Geld auf der Bank auf. Das Entropia-Universum ist mehr als ein Spiel. Es ist echt. Echte Menschen, echte Aktivitäten und eine Wirtschaft mit richtigem Geld in einem riesigen Online-Universum. Schließen Sie sich den augenblicklich 516.401 Menschen auf der ganzen Welt an, die bereits mit der Währung des Entropia-Universums, dem PED, zahlen und jeden Tag ihre Figuren auf dem ungezähmten Planeten Calypso weiterentwickeln. Unsere einzigartige und sichere Echtgeldwirtschaft ermöglicht es Ihnen, Ihren angesammelten PED-Reichtum auf Ihr Konto im richtigen Leben zu übertragen. Bleiben Sie rund um die Uhr jahrzehntelang bei uns online. Im letzten Jahr hatten wir einen Umsatz von 1,6 Milliarden PEDs. Das sind 160 Millionen US-Dollar. Kommen Sie zu uns. Beginnen Sie ein neues Leben im Entropia-Universum. Auf der letzten Computerspiele-Show in Los Angeles wurde ein Entropia-Spieler namens John Never Die Jacobs, Never Die, stirb nie, zum ersten Online-Spiele-Millionär der Geschichte erklärt. Er hatte Ende 2005 einen Asteroiden im Spiel gekauft, und zwar für die Rekordsumme von $100.000, echte Dollar. Grund: Auf dem Asteroiden befand sich eine Diskothek, die John Never Die Jacobs unbedingt haben wollte. Dieser Nachtclub, von dem die Rede ist, einer der ganz besonders wertvollen Gegenstände, eine Immobilie, die tatsächlich für dieses Geld verkauft wurde. Der Besitzer des Asteroidens und des Nachtclubs wird beteiligt an den Umsätzen, die Spieler tätigen auf dem Asteroiden. Das heißt, er bekommt dann von anderen Spielern sozusagen In-Game-Währung gutgeschrieben und die kann er dann beim Spielebetreiber wieder in echtes Geld umtauschen. Ich habe tatsächlich persönlich auch mit dem Käufer dieses Nachtclubs mal gesprochen und er hat mir da sein Konzept erläutert, wie er dann diesen Nachtclub beispielsweise mit Kunstwerken ausstattet, um dann eine schöne Atmosphäre zu schaffen und dann zum Teil auch Disc-Jockeys aus der realen Welt einlädt, die dort einmal für eine Nachtplatten auflegen. Diskussionsgruppe.de, REC, Spiele, Computer, RPG. Nachricht von Stefan Müller, 18.07 Uhr. Ich spiele einen reinen Heilpriester und war vorgestern Abend mit 13 Leuten in einer Höhle unterwegs. Da ist es schon ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten und mitzubekommen, auf wen das Monster gerade einhackt. Nachricht von Stefan Scholl, 23.46 Uhr. Als Dwarf Hunter hatte ich ab und zu Probleme, die richtigen Leute zu finden. Aber mit der Zeit lernen die anderen auch, wie das Zusammenspiel funktioniert. Da muss man in der Hitze des Kampfes nicht mehr viel reden. Nachricht von Dave, 10.09 Uhr. Bei meiner Gruppe ist es immer dieselbe Person, die geheilt werden muss, nämlich der Tank, also ich. Wenn irgendjemand anders geheilt werden muss, läuft irgendetwas zünftig schief. Aber es sind so viele Ads hinzugekommen, dass der Schaman als sekundärer Tank einspringen muss. Cheers. Die Industrie der Computerspiele ist in den letzten Jahren so stark gewachsen, dass sie inzwischen mit der Filmindustrie verglichen wird. Die Spiele bedienen jede Altersgruppe, nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die viel Älteren, für die es sogar einen eigenen Ausdruck im Englischen gibt, Grey Gamer. Der alte japanische Spielkartenkonzern Nintendo hat in den 80er Jahren die erste Computerspielekonsole auf den Markt gebracht, den handlichen Game Boy. Vor kurzem wartete Nintendo mit einer Art elektronischem Notizbuch auf, das, wenn man es öffnet, einen freundlichen Mann zeigt, der den Besitzer zu einigen Gehirntrainings einlädt. Dr. Kawashimas Hirnjogging ist nicht nur in Japan so beliebt unter den älteren Herrschaften, dass Nintendo allein wegen diesem Spiel mit dem kleinen Gerät Riesengewinne einstreicht. Jeder Computer enthält heute in seiner Grundausstattung bereits einige Spiele. Gegen Computer kann man kostenlos Schach spielen und verliert praktisch immer. Selbst Weltmeister Kramnik beißt sich an Dieb Fritz die Zähne aus, dem Weltmeister der Schachprogramme. Ein verrauchter Schachclub nach dem anderen schließt, weil die Community sich eleganter online trifft. Das macht das Spiel durchaus nicht unemotional. So manche Computermaus ging in die Brüche, weil der Gamer beim Blitzschach noch in letzter Millisekunde einen Zug loswerden wollte, der Zentralcomputer aber den Klick nicht verzögerungsfrei annehmen konnte. Es gibt Spieler, die einen solchen Hass auf ihnen nicht persönlich, aber durch Spiele und Chats bekannte Gegner entwickeln, dass sie beim nächsten Spiel an ihrer Stelle heimlich Schachprogramme auf die Verachteten loslassen, die sie natürlich brutal einmachen. Weil man sich nicht gegenüber sitzt, sieht der Betrogene das gegnerische Feixen auch nicht und sinkt anonym in seiner Wertung ab. An anderen klassischen Brettspielen wie dem asiatischen Go beißen sich die Computer die Bits aus und schlagen dennoch nicht einmal mittelmäßige Spieler. Die meisten Computerspiele, nicht nur diejenigen, bei denen man als Ego-Shooter blindwütig alles abschießt, was man in der düsteren Fantasiewelt sieht, haben einen Helden, eine Figur, die der Spieler bewundert und für die Zeit des Spiels selbst sein darf. Ich spiele nicht den Helden, ich bin der Held. Peter Molyneux. The concept of the hero is in fiction is very different to my interpretation of the... Ich bin der Meinung, dass der Held in Romanen ein ganz anderer ist als der in Computerspielen. The hero is always an iconic individual. In Romanen ist der Held ein ikonenhaftes Individuum, mit dem man sich nicht unbedingt identifizieren muss. James Bond ist so jemand, unglaublich gut in allem. Er bekommt mit jeder Frau eine Verabredung, er ist unsterblich. Man sieht ihm nur zu, bewundert ihn vielleicht. Aber er ist der Held eines anderen, nämlich des James Bond Autors Ian Fleming. That's someone else's hero. My dream is to make a hero. Mein Traum war es, einen Helden zu schaffen, der ihr Held wird. Your hero, it comes from your mind. Und wenn ich gar kein Held sein will, weil ich es nicht nötig habe, ein Held zu sein, in dem ersten Computerspiel Pong gab es ja auch keine Helden. If you don't want to be a hero and don't need to be a hero, this is especially. In unserem neuen Spiel werden Sie die Möglichkeit haben, kein heldenhaftes Leben zu führen. Right, you've got the choice of being a hero, of a good hero, evil hero, cruel person. Sie können statt brutal oder freundlich zu werden, statt sich zum strahlenden Helden oder zum Schlechter zu entwickeln, auch heiraten und Kinder kriegen. And you can have a job. And you can work that job and you can. Sie können sich niederlassen, einer festen Arbeit nachgehen, ein Haus bauen. Wenn Sie das wünschen, können Sie das haben. Natürlich werden Sie draußen vor Ihrem Fenster all die Ungerechtigkeiten der Welt sehen. Und wenn Sie ein Mensch sind, der diese Ungerechtigkeiten ignoriert, was auch immer das moralisch bedeuten mag, geht das schon in Ordnung. The archetypal. Oh, there's 50 skeletons there. I've got to go and kill them. Auch wenn Sie in dem Spiel innerhalb des vorgegebenen Umfelds alles sein können, was Ihnen liegt, werde ich versuchen, Sie zu einer Heldenkarriere zu ermutigen. Ich werde sogar einige schmutzige Tricks anwenden, um Sie dazu zu bringen. Zum Beispiel wird Ihr Kind zu Ihnen kommen und Sie fragen, Papa, Papa, warum gibt es auf der Welt so viel Leid? Fieser Trick, nicht wahr? Und dann raffen Sie sich auf, töten den Bösen da draußen und Ihr Kind stürmt auf Sie zu und ruft, Papa, Papa, ich liebe dich. Oh, ist das süß, den hätte ich auch gern als Mann. Total. Ernie. Okay, falsch. Schon. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Lass das mal so. Warte, wir gucken. Angela. Okay, 6. Das meistverkaufte Spiel aller Zeiten stammt nicht von Peter Molyneux und seiner kleinen Firma Lionheart in Südengland, sondern aus der kalifornischen Programmierschmiede des größten Spieleherstellers Electronic Arts. Es heißt Die Sims. Bei den Sims gibt es keine Helden, nicht einmal eine mehr oder weniger festgelegte Geschichte, an der entlang man spielt. Bei den Sims erschafft der Spieler zunächst die Personen einer Familie, kleidet sie ein, baut ihnen ein Haus und lässt sie darin einziehen. Die Figuren, die Sims, handeln dann weitgehend autonom. Aber wenn man sie so lässt, werden sie verwahrlosen, sich nicht mehr waschen, die Kinder gehen nicht mehr zur Schule, der Dieb räumt nachts das ganze Haus aus. Man muss den Sims also immer wieder unter die Arme greifen, sie dazu ermuntern, ihrer Arbeit nachzugehen, damit Geld ins Haus kommt, sich zu paaren, damit es Nachwuchs gibt. Die Sims unterhalten sich in ihrer eigenen Kunstsprache und sie bewegen sich am Bildschirm durch einen einigermaßen real aussehenden dreidimensionalen Raum. Mit all den Verliebtheits- und Urlaubsdramen, die sich da scheinbar ohne Eingriffe von außen fast autonom entwickeln, ähnelt das Spiel einer Doku-Soap im Fernsehen. Now The Sims is interesting because very much the story of the Sim. Bei den Sims ist die Handlung, die Story, zu einem großen Teil die Story des Spielers. Die wenigsten Spieler der Sims stellen abstrakte Figuren her, sondern Figuren, die ihnen selbst, ihren realen Familienmitgliedern und Freunden ähneln. Mit diesen Figuren spielen sie dann ihr eigenes Sozialverhalten nach. Ich und meine Eltern, ich und meine Freundin und so weiter. Der Spieler erzählt bei den Sims also seine eigene Geschichte. Hey, der ist tot. Ja, der ist tot, der hatte wohl Angst. Ja, ich glaube auch. Alle Spiele, nicht nur Computerspiele, bedienen das Belohnungszentrum im Gehirn. Wenn wir beim Doppelkopf mit Freunden in der Kneipe einen Stich machen oder einsam bei Fable einen Goldpunkt einsacken, fließt Dopamin ins Belohnungszentrum und das kommt als Wohlbehagen an, als Kick und führt dazu, dass wir mehr Stiche machen und mehr Goldpunkte einsacken wollen, bis es irgendwann genug Kicks sind und ein Sättigungsgrad erreicht wird und wir was anderes tun wollen. Es gibt Spiele, bei denen das Belohnungszentrum viel schneller grüßt als bei den langsameren Spielen von Peter Molyneux oder den Sims. Der Ego-Shooter, der von sich selbst am Bildschirm vor allem sein großes Gewehr sieht, braucht nur eine Salve abzufeuern und die Jungs vorn im Bunker fallen tot um. Je nach Kulturkreis mit oder ohne Blut. Wegen der relativ strengen Kontrollbehörden in Deutschland fertigen die Hersteller dieser Spiele blutlose Varianten eigens für den deutschen Markt an. Diese Spiele wie Doom oder Counter-Strike wurden bei den jungen Männern gefunden, die die Schulmassaker der letzten Monate und Jahre angerichtet haben. Die Spiele haben einen Grad des Realismus erreicht, der es dem Schützen von Emstetten sogar möglich machte, in Counter-Strike seine Schule nachzubauen und das Attentat in Ruhe zu proben. Warum programmiert auch Peter Molyneux Spiele, die sich immer stärker der Realität oder dem Film annähern, also der Welt, wie sie wirklich ist, statt etwas Schönes Abstraktes? One of the big reasons is that we have been dealing with an abstract world in the computer games for so long. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir uns so lange mit abstrakten Spielen herumschlagen mussten. Man konnte einfach kein realistisches Spiel programmieren. You couldn't make a realistic game. Even the best 3D that Selbst die beste 3D-Technik, die wir uns angesehen haben, war so weit von der Realität entfernt, dass jeder, der sich vorher nicht mit Computerspielen beschäftigt hat, sofort sagte, hey, die Figur hat ja einen ganz eckigen Kopf. Der Kopf war eine Abstraktion, zu der wir gezwungen wurden, weil die Technik noch nicht so weit war. Der grandiose Vorteil dieses Realismus ist, dass ich Ihnen nichts erklären muss. There's this classic thing where if I have create an abstract world for you and I've got blue squarey things. Wenn ich dagegen eine abstrakte Welt mit blauen eckigen Objekten herstelle, die auf sie zufliegen, während sie ein orangefarbenes Objekt in ihrer Hand halten, das die Form einer Banane hat, muss ich ihnen erstmal erklären, was da überhaupt los ist. Während ein Karton in Wirklichkeit, wenn er vom Tisch rutscht, immer herunterfällt. What we really want though is a hyperreality. Wir gehen aber weiter. Wir suchen nach dem Hyperrealismus. Wir wollen, wie Hollywood, unglaublich schöne Dinge schaffen, die es in Wirklichkeit nicht gibt, oder Super-Action. In der Realität können wir nun mal nicht aus Fenstern springen und überleben. Bei Feuer verbrennt man sich und unter Schüssen stirbt man. Personally, if we're going to have the ability to put just a human face in there, wenn man nur einmal so weit wäre, ein menschliches Gesicht programmieren zu können, das die tausenden von winzigen Bewegungen enthält, die jedes menschliche Gesicht dauernd spielen lässt, wenn es kommuniziert, dann wäre ich zufrieden. I'd rather have that than any abstract thing, because what that would, for the first time, das wäre mir viel lieber als ein noch so tolles abstraktes Spiel. Create a character that you really cared about. Das würde es mir nämlich erstmals ermöglichen, eine Figur zu schaffen, mit der sie sich wirklich identifizieren. Aber hier kommen die Soziologen auf den Plan und warnen, diese superreale Figur kann bewirken, dass die Kinder und Jugendlichen sie mit dem wahren Leben verwechseln. Well, they should have thought about that when Power Rangers was coming out. Naja, darüber hätten die Soziologen nachdenken sollen, als Power Rangers veröffentlicht wurde. Oder Teenage Ninja Turtles. Oder, als ich klein war, Thunderbirds. Oder Captain Skylight. Oder Tom und Jerry. Selbst Mickey Mouse. That the human mind throughout history. Die Wahrheit ist doch, dass sich der menschliche Geist die ganze Geschichte hindurch selbst mit Fantasie unterhalten hat. Ob das ein alter Stamm war, wo jemand von unglaublichen Schlachten erzählt, oder die Vorstellung, dass oben im Himmel die Götter gegeneinander kämpfen, oder die Teenage Ninja Schildkröten im New Yorker Untergrund, oder Power Ranger, die die Welt retten. Sie alle haben eins gemeinsam, die Fantasie der Auseinandersetzung. Und das ist nicht mit Computerspielen gekommen, sondern mit Büchern, Filmen, Geschichtenerzählern, solange es Menschen gibt. Ich halte es für sehr gefährlich, einer Gesellschaft diese Dinge wegzunehmen, ohne darüber nachzudenken, welchen Schaden das anrichten kann. Der Eskapismus, die Flucht, die ihnen diese Spiele ermöglichen, nehmen vielleicht sogar ein wenig Druck aus ihrem Leben. Just because someone sees a gun doesn't mean that they're going to pick up. Wenn jemand ein Gewehr sieht, heißt es ja noch lange nicht, dass er es anlegen und auf den Falschen schießen wird. Die Spieler meiner Spiele lernen alle die Lektion, dass jeder, der Böses tut, bestraft wird. Das finde ich viel moralischer, als zu sagen, es darf keine Gewalt, keine Waffen in Spielen geben. Andreas Lober, Rechtsanwalt und Experte für virtuelle Gemeinschaften, hat über das Thema Gewalt in Computerspielen und Wirkungsforschung promoviert. Gewaltverherrlichung ist ein Schlagwort, das aus meiner Sicht viel zu häufig in sehr extremen Formen in den Medien diskutiert wird. Es gibt tatsächlich eine Anzahl von Computerspielen, die sehr explizite Gewaltdarstellungen beinhaltet, die so nicht in Kinderhände gehören. Diese Spiele dürfen in Deutschland an Minderjährige auch nur dann abgegeben werden, wenn sie von der USK als Kontrolleinrichtung entsprechend freigegeben wurden. Man kann sich jenseits davon bei Spielen für Erwachsene sicher im einen oder anderen Fall darüber streiten, ob die Grenzen des guten Geschmacks überschritten wurden. Ein anderes Problem allerdings, das sehr viel stärker auf die Persönlichkeitsbildung einwirken kann, ist die Frage der Kriegsverherrlichung. Es gibt tatsächlich eine große Anzahl von Spielen, die auf sehr reale Weise kriegerische Konflikte wiedergibt, bei denen der Spieler dann am Ende doch als der strahlende Held erscheint, ohne dass verschiedene Konfliktlösungsmöglichkeiten aufgezeigt würden. Das geht wohl auch gar nicht von der Spielmechanik her, weil das Spiel einfach spielbar sein muss. Aber da meine ich, besteht schon die Gefahr, dass einfach bei einer Simulation oder bei einem Strategiespiel die Bilder im Computerspiel sich so den Bildern im Fernsehen annähern, dass die tatsächlich realen Kriege im Fernsehen als weniger tragisch empfunden werden, während der überwiegende Teil der Spiele, die sehr gewalttätig sind, doch in sehr verfremdeten Umgebungen stattfinden. Da kann ich mir vorstellen, dass ein Abstumpfungseffekt eintritt, weil die Spieler oder Zuschauer in gewisser Weise an grausame Darstellungen gewöhnt werden. Allerdings sind die meisten dieser Darstellungen doch relativ weit von dem weg, was tatsächlich in der realen Welt passiert. Das soll natürlich nicht ausschließen, dass doch im einen oder anderen Fall ein Zusammentreffen von medialer Gewalt mit anderen Problemlagen dazu führen kann, dass sich die betroffene Person nicht so verhält, wie sie es sollte, oder im Extremfall selber gewalttätig wird. Bei der Wirkungsforschung gehen die Meinungen ganz stark auseinander zwischen den einen Studien, die eher industrienah sind und die vor allem die positiven Effekte von Computerspielen hervorheben, und den anderen Studien, die sehr stark von üblichen Bedenkenträgern geprägt werden und sich zum Teil auch auf erschreckend niedrigem wissenschaftlichem Niveau bewegen. I would love to try and put the fears in my mind away. Was meinen Sohn angeht, würde ich mir wünschen, meine Ängste zu verlieren. Wir wohnen mitten in London und das allein ist schon ein ganz praktischer Grund, ihn nicht allein auf die Straße zu lassen. Nicht wegen Geiselnahme oder Kindesmissbrauch oder dergleichen, sondern wegen der viel zu vielen Autos. Nur aus diesem einen Grund, dass mein Sohn Lukas diese tolle Erfahrung machen soll, draußen rumzurennen, ohne dass die Eltern daneben stehen, ziehen wir jetzt aufs Land. Für mich als kleiner Junge gehörte es zu den ganz prägenden Erlebnissen, allein zu sein. Mir meine Hütte zu bauen, meine eigenen Spielregeln aufzustellen. Those were the powerful moments when I had to make my own play. And I think for my son, die Vorstellung, meinen Sohn nur noch vom Musikkurs zu Karate und zum Schwimmen zu fahren, hieße, seine eigene Kreativität und Vorstellungskraft nicht zu fördern. Not fostering his own creativity and imagination. Not enabling him, ihn nicht in die Lage zu versetzen, sich zu langweilen. Die Langeweile ist unglaublich wichtig. Wenn man als Kind die Langeweile besiegt, vielleicht mit einem Blatt Papier oder einem Stock, dann passieren magische Dinge. Wenn ich jetzt in einem Spiel mir einen tollen Elfencharakter zurechtgespielt habe, ich habe Macht über die anderen und ich fühle mich jetzt richtig, weil ich damit mehr Zeit als in der Schule zum Beispiel verbringe in diesem Spiel, als ein toller Elfentyp oder eine tolle Elfe. Darf ich im realen Leben darauf bestehen, Elfe genannt zu werden? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich jemand den Namen aus dem Spiel auch als Spitznamen in der realen Welt zulegt. Und dagegen kann man sicher nichts einwenden, solange es nicht dann jemanden in der realen Welt gibt, der stärker ist. Weil dann zählen plötzlich die Erfahrungspunkte aus dem Spiel nicht mehr, sondern dann zählt einfach die Muskelkraft. Peter, du bist eingeschlafen. Du hast wieder nicht geübt. Ach Mutter, ich habe geübt. Ich habe so viel geübt. Peter, du darfst nicht lügen. Ich kann dir mein neues Stück vorspielen. Das möchte ich hören. Du bist doch ein braver Junge. Schön hast du gespielt. Jetzt darfst du hinaus zu den anderen Kindern. Hello, Masaya. Sie hörten Grüße aus dem Belohnungszentrum. Die Kultur und Soziologie moderner Computerspiele. Von Maximilian Schönherr. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici, Jonas Scheibchen und Bettina Schulmann. Redaktion Uli Blumenthal. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2006.